mit diesem Song. Grüßen wir ins weite Radioland mit den besten Grüßen und schönsten Wünschen zu Weihnachten und zum neuen Jahr natürlich. Apropos neues Jahr, Nachtschwimmer, da müsst ihr euch unbedingt was vormerken. Und zwar um Fasching rum. Und zwar macht da Radio Regenbogen immer seine Feten. Zum Beispiel am 15.02. Da muss ich jetzt gerade mal gucken, das müsste normal Donnerstag sein. Aber ich gucke jetzt mal sicherheitshalber. Richtig. Donnerstag war Fasching, dann 16.02. ist Freitag, Mannheim-Rosengarten. Donnerstag Freiburg-Stadthalle, 16.02. Mannheim-Rosengarten. 17.02. Karlsruhe-Europahalle und 18.02. Offenburg-Oberrheinhalle. Und da erwartet euch Folgendes. Rednecks, DJ Bobo, Culture Beat, Right Side Fred, Master Boy, Dolls United, Fan Factory, Worlds Apart, Mr. President, Backstreet Boys, Fool's Garden und so weiter. Und meine Wenigkeit ist natürlich auch dabei. An alle, diesseits und jenseits der Grenzen, in Nord und Süd, in Ost und West, wir grüßen euch und wünschen allen ein gesegnetes Weihnachtsfest. Weihnachtsfest. Weihnachtsfest. Weihnachtsfest. Weihnachtsfest. Weihnachtsfest. Weihnachtsfest. Weihnachtsfest. Weihnachtsfest. Ein gesegnetes Weihnachtsfest. You will find your way home, together with friends, you will never walk alone. Christmas, in all these wonderful places, different colors and different faces. Peace, in the silent night, no more pain, let's stop the fight. Heaven, like a place on earth, it's Christmas time, it's Jesus' birth.

Ihre Schürze fallen. Kinder, was macht ihr denn hier mit mir? Was machst du mit uns? Für ein Picknick zu zweit kaufte der Graf eine Dose Bettficklinge. Fettbücklinge. Ach so, ja. Als er nach dem Preis fragte, meinte die Verkäuferin, für Sie scheiß ich Drillinge. Ja, das gibt's doch nicht. Für Sie 30 Schillinge, heißt es da, nicht? Ja. Er ließ sie in eine Piste kacken, in eine Kiste packen, ja. Der Graf, nach den Eindrücken dieser herrlichen Reise befragt, antwortete, wunderbar. Wir wollen hier bleiben und Büttenhau. Lala, lala, du Sau. Ja, ich? Okay. Our jokes on you! L, was ist dein Kommentar zu den Nachtschwärmern? Hört mal, ich kann nicht verstehen, wieso ihr diese Sendung einschaltet. Das waren die Versprecher des Jahres. Ich glaube, den einen schicken wir nochmal auf die Sprecherschule. Das ist ja unmöglich, also ehrlich. Jetzt kommt die Werbung! Kapische! Und jetzt nochmal um 1 Uhr 24 die Termine von Charlie 2000. Und zwar um Weihnachten. Da wird es nämlich echt super stark und da lade ich auch alle ein. Heute Abend, heute, 23. bin ich selbst, Herbolzheim, große Anlage natürlich. Herbolzheim, Breisgau-Halle, für einen guten Zweck. Einlass 20 Uhr, Herbolzheim an der A5, südlich von Offenburg. Wer aber von Süden kommt, von Freiburg her, die kennen das ja alle, kein Problem, oder Kaiserstuhl, oder vom Ilzachtal, oder vom Kinzigtal, auch ein Spaziergang. Dann, zweiter Weihnachtsfeiertag, Tübingen-Herschau, Stefan-Hartmann-Halle, 26. Weihnachtsfeiertag, ja. Und Bischofingen im Kaiserstuhl, die Festhalle Bischofingen, klar. 27. Mittwoch, Teningen, Doppel-Disco-Night. Zwei komplette Anlagen, zwei Gerüste. Mit Disco-Flash zusammen. Am 29. Freitag, Tübingen-Hirschau nochmal, Stefan-Hartmann-Halle. Und 30. Ein Tag vor Silvester, Trochtelfingen, Eberhard von Werdenberg-Halle, riesengroße Halle, waren wir auch schon ein paar Mal. So, wer es jetzt noch nicht weiß, der weiß es nie. Ja, fröhlich wollen wir sein. Hey! Bei dir ist wieder Stress, ha? Dankt eurem Vater, dass er schon wieder Weihnachten verdorben hat. Danke, Dad. Also hört, nur weil wir keine Geschenke haben, heißt das nicht, dass wir kein Weihnachten haben. Daddy, Weihnachten ohne Geschenk ist wie Erntedankfest ohne Pizza. Ready, ready, ready, go! Power Radio. Tell me what they say, and let me know how bright they are, and I will always pray. Radio Regenbogen Verkehrsservice mit einer Vorsichtsmeldung. Die B31 Freiburg-Donaueschingen zwischen Titisee-Neustadt und Döggingen. Behinderungen durch Nebelbänke. Sicht unter 50 Metern. Charlie 2000. Präsentiert von Blue Box Banking und der Badischen Beamtenbank. Els, Bandis. Komm, jetzt machen wir dieses Wie gut kennen Sie Ihren Partner-Quiz. Nein, damit wollen die doch nur die Männer fertig machen. Ich hasse solche Tests. Frage Nummer 1. Naja, für die musst du die Augen zumachen. Welche Farbe hat mein Haar? Rot. Frage 2. Mit wem würden Sie lieber die Nacht verbringen? A. Ihrer Frau oder B? B. There she was, just a walking down the street, singing Do-a-diddy-diddy-dum-diddy-doo. Snapping her fingers and shuffling to the beat, singing Do-a-diddy-diddy-dum-diddy-doo. Die neue Fan Factory nach Schwimmer. Olle Kamelle von Manfred Mann wärmt sie da auf. Das ist schon die zweite, die aufgewärmt von Manfred Mann. Blinded by the Night ist auch von Pech aufgenommen worden, aber die klingt wesentlich besser als die hier. Jetzt kommt gleich unser nächstes Gewinnspiel. Christmas. kommen wir zu dem Höhepunkt. Darauf haben Sie doch schon alle gewartet. Oh, wie lieblich. Und nun unser Gewinnspiel. Wir suchen 500 Briten. Oldie-Time-Spezial. Das ist der erste You Drive Me Crazy. Mitten in unserem Gewinnspiel. Wieder ein paar Faxe. Ich grüße Dieter Eichler aus St. Blasien. Das war mit der absolute Hit. It's a shame. I'm kind of, I should change. I'm feeling. Wir haben schon wieder längst mehr als fünf nach Schwimmer, aber da kommen so starke Songs. Power of Love, ich kann wieder aufhören. Gewinnspiel. Hey, Power Time. Is my goal is. Mich würde interessieren, wer zum Beispiel diese Gruppe kennt. Ha? I'm gonna be 500 miles. Alles klar, 0138. 8000, nonstop, ruf an. Telefontreff, ruf an. Ich Ich bin heiß. Was wird denn hier gespielt? Hä? Jetzt anrufen. Ruf mich jetzt gleich an. Ja. Rippenstrolch. Darf ich auch mitmachen? Ja. Wir werden es dir schon beibringen. Jetzt anrufen. Dachschwimmer, hallo. Jetzt gehen wir mal in die Leitung rein. Ich bin jetzt gelandet in Bräunlingen. Simone, grüß dich. Hallo. Bräunlingen ist von uns aus gesehen ganz im Süden, und zwar bei Donaueschingen. So weit weg. Kriegst du uns über Antenne oder über Kabel? Über Kabel. Wunderbar. So, Simone, alles ist gespannt. Auf Fine Young. Cannibals. Ja, genau. Genau. Phil Collins. Phil Collins. Visage. David Bowie. Richtig. Und Michael Jackson. Und das Letzte, das waren die Proclaimers, die ich gemeint hatte. Ladies and Gentlemen, Gewinner. Wir haben lauter Gewinner, alle Nachtschwimmer sind Gewinner. In unserem Spitzensender ist alles spitze. Also bleibt dran, Leute. Nun, Kinder, gebt bald. Ach, ich hab den Sandmann umgebracht. Da fand ich im Kopf nicht auf. Radio, Regenbogen. Ihr wisst doch Bescheid. Wir machen das Programm, das euch gefällt. We'll be right back. Captain Jack von Captain Jack. So, 1.56 Uhr nach Tremor. Das war's dann fast schon wieder. Also eins haben wir ja erfahren, El, dass du keine Geschenke hast zu Weihnachten für deine Familie. Oh gut, das wird noch mehr Schande über die Familie bringen. Natürlich. Gibst du mir wohl mal die Knoblauch-Rhabarber-Soße, Horst Svenny? Aber klar, Omi. Vorsicht, dein Arm hängt im Fondue. ja, die Oma, ne? Die ist schon ein lustiger Vogel, ne? Oma! Nicht das Gebiss auf den Spieß stecken, ne? Ja. Ach, nein. Ach, Kinder, ist das nicht herrlich? Weihnachten mit der ganzen Familie, gemütlich am prasselnden Fondue-Feuer. Ja, das finde ich auch echt gut, dass wir dies Jahr nur echte Kerzen nehmen. So voll umweltfreundlich und so. Nicht diese atomar gespeisten Lichterketten. Du, Gobi, wo bleibt dein Herbert eigentlich? Ich kann es gar nicht erwarten, in das neue Jagdgewehr für seine Waffensammlung zu schenken. Ja, und ich erst. Was meinst du, wie schwierig es war, den original Bandtuch-Wurfspeer zu bekommen? Echt, ey? Ja, aber Herbert müsste jeden Moment kommen. Er wollte nur schnell in den Keller sein Weihnachtsmannkostüm. Alles gut, ja. Aua, was spielst denn da schon wieder so? Ah, du hast schon wieder den Fondue-Spieß im Auge, Oma. Ach so, Junge. Oh, wer klopft denn da? Jo, ob das wohl der Weihnachtsmann ist? Herein! Ho, ho, ho, hallo. Guten Tag, ich bin Herr Radioven und ich komme an diesem Fest. Tage nur einmal ganz zufällig hier vorbei. Das ist doch aber ja nicht Herbert. Wer ist dieser schreckliche Mann? Radioven. Herr Radioven. Und ich glaube, Sie haben da einen Fleischspieß im Ohr. Oh, Mami, wer ist denn das? Ich hab Angst. Oh. Ist ja gut, was wir die kommen. Hier passiert ja nichts, Mama. Nun hauen Sie da schon ab, Sie nerven aus. Ja. So, ich schmeiß den Kerl jetzt raus. Das ist ein widerlicher Mensch. Oh, Oma, Vorsicht, du fällst in den Fondue-Topf. Oh, mein, nicht in den Weihnachtsmarkt, die Kerzen. Oh, schnell die Geschenke wegbringen. Ho, ho, ho, hier kommt der Weihnachtsmann. Szenen aus dem Weihnachtsland. Papi, jetzt ist das Gewehr losgekommen. Mama, Oma ist in den Speer gefallen. Komme ich vielleicht ungelegen? So, na schon, das war's dann heute am Freitag. Allen schöne Weihnachten. Diese Sendung war von... Präsentiert von... Blue Box Banking und der Badischen Beamtenbank. Das Wetter von hier heute Nacht ist es meist stark bewölkt. Hin und wieder muss auch mit Regen gerechnet werden. Die Temperaturen liegen um 8 Grad. Im Laufe des Vormittags dann wieder zeitweise wenig Niederschlag. Nachmittags dann aber erneut heftiger, zum Teil schauerartiger Regen. Temperaturen zwischen 7 und 11 Grad. Und die weiteren Aussichten am heiligen Abend noch mild und niederschlagsfrei mit Regen in den Tälern. Am Abend jedoch Schnee im Bergland. Am ersten Weihnachtstag kühler. Auch in den tieferen Lagen fällt dann Schnee oder Schneeregen. Jetzt gleich, was in der Welt passiert und hier interessiert. Das war mein Nachfolger, der Christoph schon, und ich sage es mal tschüss, schöne Weihnachten. Radio Regenbogen 102,8 Nachrichten mit Max Lehrer. Zeuge sowie